Erster danach kam König Sanherib von Assyrien. Er griff Juda an. Er belagerte die Städte. Er wollte sie erobern. Zweiter Hiskia sah, dass Sanherib kam. Sanherib wollte Jerusalem angreifen. Dritter Hiskia sprach mit seinen Männern. Sie wollten die Quellen draußen schließen. Die Männer halfen ihm dabei. Vierter viele Leute kamen zusammen. Sie schlossen alle Quellen. Sie schlossen auch den Bach. Sie sagten, die Assyrer sollen kein Wasser finden. Fünfter Hiskia arbeitete mutig. Er reparierte die Mauern. Er baute Türme und eine äußere Mauer. Er machte Millo in Davids Stadt stark. Er ließ viele Waffen machen. Sechster ersetzte Heerführer über das Volk. Er rief sie zum Tor. Er sprach freundlich zu ihnen. Siebter seid mutig und stark. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien. Habt keine Angst vor seinen vielen Soldaten. Gott ist mit uns. Er ist größer als Sanherib. Achter Sanherib hat nur Menschen. Aber Jahwe, unser Gott, ist mit uns. Er wird uns helfen. Er wird für uns kämpfen. Neunter Sanherib war mit seiner Armee bei Lachis. Er schickte Boten nach Jerusalem. Sie sollten zu Hiskia sprechen. Sie sollten zu allen Leuten in Juda sprechen. Zehnter Sanherib, der König von Assyrien, sagt, warum bleibt ihr in Jerusalem? Ihr seid belagert. Elfter Hiskia betrügt euch. Er will, dass ihr hungert und durstet. Er sagt, Gott wird uns retten. Gott rettet uns vor dem König von Assyrien. Zwölfter Hiskia hat eure Opferstätten zerstört. Er sagte, ihr sollt nur an einem Altar beten. Ihr sollt nur dort opfern. Dreizehnter wisst ihr nicht, was ich getan habe? Meine Väter haben viele Länder erobert. Konnten die Götter dieser Länder sie retten? Nein, sie konnten es nicht. Vierzehnter kein Gott konnte sein Volk retten. Meine Väter haben sie besiegt. Euer Gott kann euch auch nicht retten. Fünfzehnter lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Glaubt ihm nicht. Kein Gott konnte sein Volk retten. Euer Gott kann euch auch nicht retten. Sechzehnter Sanheribs Boten sprachen schlecht über Gott. Sie sprachen auch schlecht über Hiskia. Siebzehnter Sanherib schrieb auch einen Brief. Er sprach schlecht über Jahwe, Israels Gott. Er sagte, Hiskias Gott kann sein Volk nicht retten. Achtzehnter die Boten riefen laut zu den Leuten. Die Leute waren auf der Mauer. Sie riefen auf Judäisch. Sie wollten die Leute ängstlich machen. Sie wollten die Stadt erobern. Neunzehnter sie sprachen über Jerusalems Gott. Sie sprachen wie über Götter aus Stein. Diese Götter sind von Menschen gemacht. Zwanzigster König Hiskia und Prophet Jesaja beteten. Sie schrien zum Himmel. 21. Jahwe schickte einen Engel. Der Engel tötete viele Soldaten. Er tötete auch Heerführer im Lager. Sanherib ging beschämt nach Hause. In seinem Tempel töteten ihn seine Söhne. 22. So rettete Jahwe Hiskia. Er rettete die Leute in Jerusalem. Er rettete sie vor Sanherib. Sie hatten danach Frieden. 23. Viele Leute brachten Geschenke für Jahwe. Sie brachten auch Geschenke für Hiskia. Hiskia wurde bei allen Völkern geehrt. 24. Hiskia wurde sehr krank. Er betete zu Jahwe. Jahwe sprach zu ihm. Er gab ihm ein Zeichen. 25. Hiskia dankte Gott nicht. Er wurde stolz. Darum wurde Gott zornig. Er war zornig auf Hiskia und Juda. 26. Hiskia und die Leute wurden demütig. Sie waren nicht mehr stolz. Darum kam Gottes Zorn nicht. Es geschah nicht zu Hiskias Lebzeiten. 27. Hiskia hatte viel Reichtum und Macht. Er hatte Schatzkammern. Dort lagerte er Silber und Gold. Auch Edelsteine und Gewürze. Er hatte auch Schilde und schöne Dinge. 28. Er hatte Lagerhäuser für Getreide. Auch für Wein und Öl. Er hatte Ställe für Tiere. Er hatte auch Hürden für Herden. 29. Er baute Städte. Er hatte viele Schafe und Rinder. Gott hatte ihm viel geschenkt. 30. Hiskia schloss die obere Gihonquelle. Er leitete das Wasser nach Westen. Das Wasser floss zur Stadt Davids. Hiskia war bei allem erfolgreich. 31. Boten aus Babel kamen zu Hiskia. Sie fragten nach dem Wunderzeichen. Gott ließ Hiskia allein. Er wollte Hiskia prüfen. Er wollte sehen, was in Hiskias Herz war. 32. Mehr über Hiskia steht geschrieben. Es steht in Jesajas Buch. Es steht auch im Buch der Könige. 33. Hiskia starb. Man begrub ihn bei Davids. Ach kommen. Alle in Juda ehrten ihn. Sein Sohn Manasse wurde König.